Marschall Kim Jong-un sah sich den Tüstschuss der von der Akademie für Landesverteidigung neu entwickelten Bodensee-Flügelraketen an. Die neue Flügelrakete ist ein mächtiges Angriffsmittel, das die feindliche Seeflotte, die die TVK militärisch überfallen will, vom Boden aus beliebig angreifen kann. Diesmaliger Tüstschuss hatte es zum Ziel, die taktisch-technischen Kennziffern und die technischen Besonderheiten der neuen Bodensee-Flügelrakete festzustellen und den kämpferischen Anwendungseffekt des gesamten Waffensystems wie der Rakete und des Raupenfahrzeuges mit Abschussrampe zu überprüfen. An der Beobachtungsstelle informierte sich Kim Jong-un über die taktisch-technischen Kennziffern der neuen Bodensee-Flügelrakete und gab den Befehl zum Beginn des Tüstschusses. Die gestarteten Flügelraketen suchten nach einem richtigen Kreisflug nach dem Zielschiff auf dem koreanischen Ostmeer und trafen es ganz genau. Durch den Tüstschuss wurden die Besonderheiten der Auslösung der Flügelrakete aus dem Startrohr vom Raupenfahrzeug mit Abschussrampe, des Betriebes der Triebwerke und des rapiden Übergangs zum Tiefreiseflugsystem festgestellt, sowie die Flugsicherheit im Langstrecken-Tiefreiseflugsystem, die Besonderheiten der Bewegungen nach verschiedenen Flugrouten, die Genauigkeit der Zielerfassung und Fernlenkung des airbornen komplexen Fernlenkungskopfes, die Besonderheit der Unterscheidung zwischen Freund und Feind und die Fähigkeit zum rapiden Steigflug für den Angriff auf das Ziel erprüft. Bei Vorbereitung auf den Start der Flügelraketen wurden auch die Besonderheiten der Bewegung des neu entwickelten Raupenfahrzeuges mit Abschussrampe, das Beziehen der Kampfstellung durch das Fahrzeug und dessen rapide Vorbereitung auf den Raketenstart und die Betriebszuverlässigkeit der Startsteuerungssysteme überprüft und festgestellt. Kim Jong-un schätzte die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker der Akademie für Landesverteidigung hoch, die die neue Bodensee-Flügelrakete, auf die die Partei großes Gewicht legt, ausgezeichnet entwickelten und deren Tüstschuss erfolgreich durchführten. Er wurde begleitet von Fang Byung-so, Lee Byung-seul, Lee Yong-gil, Kim Jong-sik und Jong Sung-il.